Wie Helfer, Aktivisten und Bewohner der Stadt berichten, soll sich an den Luftangriffen auf Ziele im Osten von Aleppo neben der syrischen Luftwaffe am Samstag auch die russische beteiligt haben. Mit verheerenden Folgen. Am frühen Morgen wurden wir mit Raketen beschossen, schildert ein junger Mann aus der Stadt. Dabei wurden 7 Kinder und ihre Mutter getötet. Es gibt keinen Zivilschutz mehr und keine Erste Hilfe. Unter den Trümmern befinden sich immer noch Verschüttete. Wir versuchen fieberhaft, sie zu retten. Die syrische Armee hat die Bombardements als Auftakt einer Offensive bezeichnet, mit der sie die gesamte Stadt zurückerobern will. Einwohner berichten, dass jetzt offenbar Waffen mit noch größerer Schlagkraft eingesetzt werden als bisher. Viele Gebäude seien vollständig dem Erdboden gleichgemacht worden. Bei den Angriffen wurde das Wasserwerk Bab el-Nairab beschädigt, das den gesamten Osten der Stadt mit Trinkwasser versorgt. Bei den Einwohnern wächst die Verzweiflung. Ich rufe alle ehrbaren Menschen der Welt dazu auf, uns zu helfen. Wir sterben, Blockade, Zerstörung, Tod. Möge Gott das Assad-Regime bestrafen. Nach dem Angriff auf das Wasserwerk hätten Aufständische ein wichtiges Pumpwerk abgeschaltet, erklärte Hanna Singer vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Die Anlage befände sich zwar im belagerten Osten, versorge aber auch andere Viertel. Im Großraum Aleppo hätten jetzt knapp 2 Millionen Menschen kein Wasser mehr. Staffan de Mistura, der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Syrien, warf dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad vor, dass er gar kein Interesse daran habe, seine Luftwaffe nicht einzusetzen. Im englischsprachigen Programm des Fernsehsenders Al Jazeera sagte er, Assad könnte dann nicht das verwirklichen, was er selber öffentlich angekündigt hat, nämlich die Rückeroberung von ganz Syrien. Gleichzeitig sei es schwierig, die moderateren Rebellen in Aleppo dazu zu bewegen, sich von der extremistischen El-Nusra-Front, die jetzt Jabhat Fatah al-Sham heißt, zu lösen, wie es die Vereinbarung zur Feuerpause vorsah. Die Kämpfer der El-Nusra-Front würden international als Terroristen eingestuft, vor Ort seien sie aber der stärkste, erfolgreichste Gegner Assads. Der Krieg in Syrien sei aus seiner Sicht der folgenschwerste Konflikt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit politischen Auswirkungen zum Beispiel bis nach Europa. Ich bin jetzt 46 Jahre bei den Vereinten Nationen. 19 Kriege, einschließlich Afghanistan, Irak sowie auf dem Balkan, was kompliziert genug war. Ich habe noch nie so viele Akteure mit so vielen unterschiedlichen Zielen wie in dem Konflikt in Syrien gesehen.